Es war ein schöner Sonntagmorgen, als Fritz starb. Es war er wie immer sein Frühstück aß. Doch dieses Mal blieb ihm etwas im Hals stecken. Der bekam es nicht raus, darum musste er verrecken. Fritz ist tot, Fritz ist tot. Er bekam es nicht raus, darum musste er verrecken. Fritz ist tot, Fritz ist tot. Er bekam es nicht raus, darum musste er verrecken. Auf dem Weg im Krankenwagen zum Krankenhaus schrie er noch, ihr blöden Säcke, lasst mich hier raus. Doch alles Betteln, alles Flehen brachte ihm nichts. Er musste sich nun stellen dem jüngsten Gericht. Fritz ist tot, Fritz ist tot. Er muss sich nun stellen dem jüngsten Gericht. Fritz ist tot, Fritz ist tot. Er muss sich nun stellen dem jüngsten Gericht.